Aufbau von sich untereinander ergänzenden Teams durch die Suche nach dritten Alternativen. Auch beim Aufbau von Teams, die sich untereinander ergänzen, ist das Vorbildsein im Hinblick auf eine offene, auf die Suche nach einer dritten Alternative ausgerichtete Kommunikation unerlässlich. Vor allem, wenn es sich um Führungsteams handelt. Da die offiziellen Führer formale Autorität haben, müssen gerade sie die mit dieser Art der Kommunikation verbundene moralische Autorität manifestieren. Der zweite Grund dafür ist, dass Führungskräfte so sichtbar und präsent sind und immer wieder quer über die Abteilungen hinweg, innerhalb der Abteilungen und in der gesamten Organisation Teams aufbauen, die sich untereinander ergänzen. Die auf der Suche nach dritten Alternativen ausgerichtete Form der Kommunikation, durch die solche Teams entstehen, kann auf jeder Organisationsebene beginnen. Die von den Leuten auf den niedrigeren Ebenen erzielten praktischen Ergebnisse werden die Zweifler auf den höheren Ebenen bekehren. Das zeigt erneut, dass Führung durch den Einzelnen wie durch ein ganzes Team nicht von der Position abhängt, sondern etwas ist, wofür wir uns entscheiden können. Wo fängt man an? Beginnen Sie mit einer offenen Kommunikation zwischen allen in Ihrem Team und in Ihrer Abteilung sowie zwischen interdependenten Teams und Abteilungen. Wenn Sie eine auf die Suche nach dritten Alternativen ausgerichtete Kommunikation praktizieren, lernen die Leute sich allmählich kennen. Sie mögen sich und werden offener, authentischer und realer. Es entwickelt sich gegenseitiger Respekt. Die Leute versuchen zunehmend, die Stärken anderer anzuerkennen und bemühen sich aktiv darum, ihre Schwächen auszugleichen und ihre Stärken produktiv zu machen. So entsteht Harmonie, wie in einem Orchester oder einer Sportmannschaft. Wenn wir jeweils durch die Brille der Schwächen der anderen blicken, machen wir die Stärken der anderen bedeutungslos und ihre Schwächen offensichtlicher.